Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 17, 2011, am 1. Mai 2011, jawohl, am 1. Mai. So sieht das aus. Und das ist am 1. Mai, Feiertag, ja. Da geht man fort, außer man ist Rio, da bleibt man daheim und wartet auf SMS, ja. Und tut auch dann sich Themen anschauen, ja, was denn so anlag letzte Woche. Und ja, im Prinzip waren es letzte Woche eigentlich negative Themen, die im Computerbereich zumindest dominierten. Allen voran, ganz klar, ja, das PlayStation Network. Ja, ich komme gleich dazu, vielleicht, weil das wird was Längeres, ja, ihr könnt euch ja vorstellen, da habe ich einiges dazu zu sagen. Ich als Sony-Fan, ja, gut, ja, was genauso ärgerlich war, zwar nicht diese Dimensionen hat vom Schaden her, zumindest nicht für den Normalverbraucher, ja, ist das SETI-Projekt setzt die Suche nach außerirdischer Intelligenz vorübergehend aus. Das ist allerdings für die Forschung in dem Bereich ein herber Schlag ins Gesicht. Ja. Grund ist die Finanzierung. Die steht auf wackeligen Beinen, die kann nicht gewährleistet werden und deswegen muss jetzt zuerst einmal vorübergehend das kalifornische SETI-Institut die Suche nach außerirdischem Leben, also vorübergehend einstellen. Das ist eigentlich ein wichtiges Projekt, von dem auch bereits andere Projekte profitiert haben, die jetzt nichts mit der Suche nach außerirdischen Lebensformen oder intelligenten Leben zu tun haben. Zum Beispiel die Pulsar-Forschung hat dadurch einen Schub bekommen. Da wurden immer wieder Sachen, ich würde sagen aufgedeckt, aber eben hilfreiche oder Hilfestellungen geleistet von diesem SETI-Projekt an andere Projekte. Und letztlich sind auch andere Projekte dann zu diesem damals einzigartigen System übergegangen, eben die brachliegende Rechenzeit per Screenblanker oder eben per Tasks zu nutzen, um dort Pakete zu berechnen. Pakete, die eben normalerweise riesen Rechenanlagen bräuchten und selbst das wäre da noch ein sehr langwieriges Unterfangen, wenn man allerdings die Computer von vielen tausend Mitstreitern, sage ich mal, nutzt. Diese leere Rechenzeit reicht dann aus, um eine unglaubliche Rechenkapazität zu aktivieren. Und das wurde ja erstmals dann mit diesem SETI-Bildschirmschoner damals, ja, getan. Und alle anderen Projekte, die dann später kamen, hatten eigentlich als Ausgangspunkt dieses Projekt. Es ist vielleicht nicht ganz korrekt, weil eigentlich, glaube ich, war das DAISY-Projekt, das, wie war das nochmal? Dieser Teilchenbeschleuniger DAISY war, glaube ich, damals am CERN die ersten, die sowas probiert haben. Aber dennoch, für die Masse war eben das SETI das ausschlaggebende Projekt, das eben zu diesem ganzen System eben geführt hat. Das wird eben jetzt Mitbegründer Paul Allen das nach Microsoft Mitbegründer Paul Allen benannte Radioteleskop Interferometer. Oh Mann, was ist heute nur mit mir los? Es liegt am 1. Mai, ja. Ja, aber ich sage euch, ich habe noch nichts getrunken, ja. Ihr wisst ja, ne? Ich trinke halt Alkohol. Also von daher kann es daran nicht liegen, ja. Vielleicht liegt es an was anderem. Ich bin total durcheinander, ja. Also das diente bislang als Datenquelle für die rund 130 Mitarbeiter des SETI-Instituts. Und das geht eben jetzt in den Ruhestand, ja, also Ruhezustand. Und Ruhezustand heißt eben, dass die Anlage für die wirklichen Aufgaben momentan nicht zur Verfügung steht. Ja, wie gesagt, Geld ist immer ein Problem gewesen. Es werden pro Jahr 1,5 Millionen Dollar für den Betrieb dieses Projektes benötigt. Ja. Das Projekt ist übrigens nicht nur reduziert jetzt auf dem Bildschirm schon, das ist dieses SETI at Home Projekt. SETI ist viel, viel größer. SETI hat sucht mit eigenen Radioteleskopen natürlich, klar, die Pakete, die man dort berechnet, sind dann eben Pakete, die aufgefangen wurden und eben durchgerechnet werden müssen. Aber es zählt dann auch viel, viel mehr zu diesem SETI-Projekt und das ist ein relativ großes wissenschaftliches Projekt. Und das hat eben jetzt ein ernsthaftes Problem. Die Planetary Society, die auch oder die, ich glaube, von Carl Sagan auch mit begründet wurde, soweit ich das noch weiß, auf jeden Fall waren die verstrickt, die haben ja auch öfters SETI oder unterstützen SETI dann eben auch, ja, und ja, man kann auch selbst SETI mit unterstützen durch Spenden und so weiter und so weiter. Wer also da wissenschaftlich ambitioniert ist und das Projekt jetzt gut findet, könnte sich ja da auch mal überlegen, ob er da die Wissenschaft ein bisschen unterstützt. Tja, was soll man machen? Öffentliche Stellen geben ihre Gelder lieber für andere Sachen aus, manchmal nachzuvollziehen, manchmal nicht nachzuvollziehen. Gut, so viel zum SETI-Projekt. Ich meine, es ist immer schade, wenn man sowas hört. Und wenn man etwas dran ist, etwas macht und wird dann so ausgebremst, das kann schon ziemlich nervig sein. Und auch Google merkt das mit dem WebM-System oder dem WebM-Videocodec. Die sollten nämlich auch ausgebremst werden durch eine Patentklage der MPEG-LA und ja, wir alle wissen ja, was da der Hintergrund ist, ja. Der freie Videocodec WebM ist eben dieser MPEG-LA ein Dorn im Auge und deswegen haben die eben auf einen großen Aufruf gestartet, der übrigens auch schon im Visier von bestimmten Stellen in den USA ist, denn es ist nicht klar, dass dieser Aufruf legal war. Also die haben einen Aufruf gemacht, alle Firmen sollen Patente sammeln und dann der MPEG-LA melden und dass man dann eine Riesenklage gegen Google machen kann wegen diesem WebM-Format, sprich man möchte freie Videoformate zerstören. Google gibt da aber nicht so einfach bei, klein bei und jetzt wurde auch von Google ein Kreuzlizenzierungsabkommen, Google Matroska und Xif.org, die Erfinder von Ogg und Oxiora, also Ogg Vorbis und Oxiora, Ogg Vorbis, so ja, das ist da. Nein, das ist nur heillos. Also auf jeden Fall, die haben dieses, die haben jetzt so ein Kreuzlizenzierungsabkommen geschlossen oder werden es schließen. Und haben damit eben jetzt angefangen, ihrerseits Patentansprüche zu sammeln. Ja. Natürlich ist das auch in einem kleineren Maße, aber immerhin gehören zu den Gründungsmitgliedern dieser WebMCCL auch Mozilla, Opera, AMD, Cisco, HiSilicon, LG Electronics, Logitech, MIPS, ST Microelectronics, Textinstruments und Samsung. Ja. Und obwohl die jetzt zwar nicht so groß sind in der Videokompressionsbranche, aber das sind große, sehr große Firmen, die da durchaus ein Wörtchen mitzureden haben. Und wenn die auch ebenfalls ihre Patente zusammenwerfen, dann kann das auch für die MPEG-LA interessant werden. Denn es wird davon ausgegangen, dass falls die MPEG-LA eine Klage gegen WebM oder gegen Google wegen WebM einreicht, das dann eben zurückgeschossen wird mit dieser Patentklage von Google gegen die MPEG LA. Und das, ja, wie soll ich sagen, Gleiches mit Gleichem vergelten in dem Fall, ja. Ist zwar nicht immer so mein Motto, aber hier muss man ganz klar sagen, das ist die einzige Chance, wie man sich dagegen wehren kann, denn klar, wenn man beschuldigt wird, ja, Patente zu verletzen und es noch gar nicht klar ist, dass vielleicht nicht die MPEG-LA-Patente von WebM verletzt, beziehungsweise von eben Technologien, die eben jetzt diese Firmen haben. Ja. Es geht ja nicht nur dann um diese WebM, genauso wie die MPEG-LA auch gesagt hat, man soll eben die Patente sammeln, die jetzt da ja, angeführt werden können gegen Google wegen der WebM. Kann eben hier auch davon ausgegangen werden, dass übergreifend eben Patente gesammelt werden, die in irgendeiner Form gegen den H.264-Codec beispielsweise vorgeht oder auch gegen andere Komprimierungsverfahren, die von der MPEG-LA verwaltet werden, sozusagen. Ja. Und damit hat man natürlich auch dann ein Gegenmittel, ein Gegendruck kann man da erzeugen und unter dem Motto so, wenn ihr uns verklagt, dann verklagen wir euch und dann verliert ihr vielleicht ebenfalls einen Riesenteil von euren Geschäften und was wird es dann am Ende geben? Man wird sich außergerichtlich eben einigen und damit fertig und der WebM-Codec ist gesichert. Also hier ist auf jeden Fall schon die Weichen gestellt. WebM ist ein sicherer Codec, auf dem man bauen kann. Bauen kann, denn wie auch immer, WebM wird es weitergeben, ja? Egal ob es jetzt eine außergerichtliche Einigung gibt oder eine gerichtliche, da bin ich ganz fest davon überzeugt, denn ja, es zeigt auf jeden Fall, dass auch die MPEG-LA unter Umständen mit ihrem H.264 ganz, ganz schnell Patentklagen an den Hals kriegen und damit natürlich auch die Leute, die H.264 benutzen. So, um das mal hier genau dieselben FAT-Argumente rüber zu senden, die WebM, die MPEG-LA Richtung WebM sendet, ja, und den Leuten Angst macht, man soll ja kein WebM benutzen als Firma, ja, schon könnte man ja verklagt werden. Genauso kann man natürlich dann auch sagen, ja, Vorsicht, benutzt kein H.264, schon könnt ihr verklagt werden. Ja. So sieht's aus. Was noch ganz traurig ist, sogar noch trauriger als diese ewigen Patentschlachten, wobei es nur ums Geld geht. Das ist, dass der Erfinder der CD oder der Vater der CD gestorben ist. Und zwar war das Sony-Chef oder langjährige Sony-Chef Norio Ohga. Und ja, Alter von 81 Jahren ist er dann in Tokio gestorben und es waren schon ein paar Tage länger her, bloß ja, kam einfach nicht dazu jetzt und es musste allerdings mal erwähnt werden, weil dieser Mann hat schon einiges geleistet für diese Branche. 1953 beriet er das Unternehmen Sony in Sachen Tontechnik, bevor er dann 1959 bei Sony also fest angestellt wurde. Und als die CD erfolgreich eingeführt wurde, war Ogawa dann ebenfalls auch an der Entwicklung von der Sony Minidisc beteiligt, die zwar nicht sehr erfolgreich war, aber dennoch wieder ja, gezeigt hat, dass die Kassette, sage ich mal, die Kompaktkassette ans Ende gekommen ist. Ja, damals bei der Minidisc, ich habe es schon mal erwähnt, war eben das Problem, dass MP3 da auf dem Markt kam oder auf dem Markt schon war und dann kam man eben mit Minidisc. Hätte damals die Sony Minidisc vielleicht mit dem MP3-Codec gearbeitet, wer weiß, ob das dann nicht schon unser Standard wäre jetzt. Ne? Aber auch an der CD-ROM, an der Entwicklung der CD-ROM und auch an der Entwicklung der DVD beteiligt. Ja? Also der Mann hat wirklich einiges vollbracht und ja, deswegen sollte man das Ganze auch würdigen. 1994 erhielt er übrigens auch das Deutsche Bundesverdienstkreuz und auch in anderen Ländern wurde der Musikliebhaber dann geehrt, denn er war ein großer Musikfan, was ihn wohl auch dazu eben gebracht hat, ein neues, qualitativ hochwertigeres Verfahren für die Audiowiedergabe zu entwickeln. Und das war eben dann die CD. Das ist also ein Lebenswerk und da kann man stolz drauf sein. Ja, und ein kurzes Thema habe ich noch bevor wir dann zum Hauptdings kommen mit der PlayStation Network. Hoho. Naja, also, ARD und ZDF will eine Online-Videothek einführen. Was hat man darunter zu verstehen? Also es sollen eben nicht nur Sachen sein, die jetzt bei ARD und ZDF laufen. Ja, das haben wir ja schon. Das wären dann eben die Mediathek, ja, beziehungsweise beziehungsweise dann eben, wie heißt es bei ARD nochmal, keine Ahnung. Auf jeden Fall eben diese. Ah, die Kamera stimmt hier nicht so. Nein, es ist wirklich schlimm heute. Ja. Sondern eben auch, halt auch Filme, die anderen Sendern eigentlich zugeteilt waren. Ja. Und weil die Verhandlungen über Lizenzen für die Webausstrahlung ist immer wieder anders. Ja. Und jetzt schauen wir mal, wie das dann aussieht. Es gehen zwar auch Gerüchte rum, dass es eben tatsächlich nur ARD und ZDF-Produktionen sind, aber das wäre ja, naja, sagen wir mal ganz ehrlich, das wäre alte Kamellen neu verpackt. Ja, also, das brauchen wir nicht. Also ich mag die Sendungen schon, die sind äußerst informativ, gerade die Dokumentationssendungen und so weiter auf ARD und ZDF und die Sachen wie zum Beispiel Alpha Centauri etc., die auf den Ablegern laufen wie Phoenix, also die würde ich nicht vermissen wollen. Ja. Und da weiß man auch, warum man seine ja, Gebühren zahlt, sag ich mal. Wobei, ja, da muss ich mal aufpassen. Ich würde für 5% des Programms, das ich anschaue, eigentlich auch gerne nur 5% der Gebühren zahlen. Aber gut, okay, das kann man natürlich so nicht machen, das ist klar. Okay, auf jeden Fall sollte man das mal im Auge behalten, was da noch kommt mit ARD und ZDF, was die dann eben vorhaben mit dieser Online-Videothek. Könnte auf jeden Fall sehr interessant werden, wenn es klappt, denn die haben ja die notwendige Erfahrung damit. So Leute, jetzt na, PlayStation Network, Katastrophe, Katastrophe und Datengau und Resignation hat es da gegeben. Deswegen, es ist ein Skandal. Es ist nicht beinahe ein Skandal, sondern es ist ein Riesenskandal. So, was ist passiert? Also, das PlayStation Network ist seit einiger Zeit sehr schlecht zu erreichen gewesen. Dann war es auf einmal ganz tot. Und dann kamen auch die Gründe so langsam aber sicher raus. Und zwar wurde das PlayStation Network mit einem Hackerangriff lahmgelegt und kompromittiert. Das heißt, es wurden Daten entzogen. Ja. Es gab ziemliche Verwirrung im Internet. Es hat geheißen, naja, gut, es war zwar ein Angriff, es sind aber keine Daten weggezogen worden. Ja. Das haben die Experten sofort angezweifelt, weil wenn es einen Einbruch in das System gegeben hat, dann sind womöglicherweise auch Daten gesammelt worden oder kopiert worden. Und dann habe ich tatsächlich eine Mail bekommen. Das werden auch wahrscheinlich jetzt andere PlayStation-Nutzer oder PlayStation Network-Nutzer bekommen haben. Ja, in der es dann klipp und klar gesagt wurde, dass die persönlichen Daten, Passwort und Kreditkartennummern, ja, eben kompromittiert wurden. Herzlichen Dank. Das heißt, die Kreditkartennummern, die dort gespeichert sind, sind jetzt eventuell bei irgendeinem Hacker, ja, bei dem man nur hoffen kann, dass er auch seinem Namen gerecht wird oder seiner Bezeichnung, dass eben ein Hacker ist. Und nicht nur ein simpler, mieser Datenspion, der hier nur die Passwörter haben wollte oder so. Ah, die Passwörter und persönliche Daten ist da schon fast zweitrangig. Ja. Schlimm genug, aber das Ganze ähnelt so einem Szenario, das den schlimmsten Fall beschreibt. Ja. Also, immer was, das ist alles passiert, was nur passieren kann. Zuerst mal wurde das Netzwerk komplett in die Knie gezwungen. Ja. Die Daten wurden gestohlen, die Kreditkartennummern wurden gestohlen. Ja. Und dann war das Netzwerk, musste Sony das Netzwerk abschalten und es ist jetzt schon seit vielen, vielen Tagen komplett offline. Und ich habe gerade vor ungefähr 5 Stunden einen Tweet gelesen von offiziell von Sony im PlayStation-Blog, ja, dass voraussichtlich das PlayStation-Network diese Woche wieder online gehen kann. Hallo? Eine riesen Firma wie Sony wird durch eine Hackerattacke dermaßen in die Knie gezwungen. Ich weiß zwar nicht, wie die Leute bei Sony diese Katastrophe bei deinem PlayStation Network bewerten. Ja, vielleicht denken die, oh ja, die sind ja bloß sowieso ein paar Gamer, das ist ja nicht so schlimm, ja, wenn das mal ein paar Wochen offline ist, oh, pff, was soll's, ja, sollen wir was Gescheites tun? Ich verstehe das nicht. Da muss man sich mal vorstellen, man kann eben einen Service, den man unter Umständen auch bezahlt, weil PSN hat ja auch einen Bezahlservice, aber selbst wenn man nicht dafür bezahlt, man hat eine Konsole gekauft für teures Geld, so billig ist die PlayStation jetzt auch wieder nicht, PlayStation 3, und dann möchte man dann auch diese Funktion nutzen und dann eben auch zum Beispiel, wenn man sich das eben deswegen auch gekauft hat, eben mit dem PlayStation Network kommunizieren. Ja, und dann geht das auf einmal nicht, tagelang, ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch dauert, ja. Und da ist das Vertrauen, ist da komplett weg, das ist ein PR-Desaster, ja. Und man muss dann auch noch lernen, dass man der Firma, der man die Daten anvertraut hat, eben auch tatsächlich dann, ja, hier, wie soll ich das ausdrücken, ja, zu viel Vertrauensvorschuss gegeben hat. Weil man gedacht hat, ja, Sony, eine große Firma, die haben alles wunderbar in der Kontrolle, ja, ja, guten Hackerangriff, da wird vielleicht ein bisschen was kaputt gemacht, dann spielen die in ein paar Stunden das Backup auf und da funktioniert alles wieder so, wie man es auch, sag ich mal, bei vielen Vorgängen der letzten Zeit auch gewohnt ist, ja, ich meine, immerhin, Anonymous hat es ja geschafft, sogar mal Mastercard in die Knie zu zwingen, aber das war nur für ein paar Stunden, ja. Und gut, die waren zwar noch einen Tag oder so etwas schlechter zu erreichen, aber es wurden nie komplett lahmgelegt, ja. PayPal hat da auch noch relativ gut reagiert, waren meines Wissens nach auch nur wenige Stunden offline, ja. Und die haben eigentlich gezeigt, so soll es gemacht werden. Anonymous war das hier offenbar nicht. Die Anonymous bestreitet das, obwohl sie normalerweise, muss man ja auch sagen, ja, gern mal so PR-mäßig dann eben auftreten. Das heißt, die hätten da wahrscheinlich schon jetzt eher gesagt, ja, wir waren das, auch wenn sie es nicht waren, statt umgekehrt. Ja, also ich meine, ich glaube den Leuten von Anonymous, dass die da nichts damit zu tun haben. Die hatten das zwar geplant gehabt, aber hatten da auch dann das eingestellt, weil sie eben hier kein Interesse mehr daran hätten, weil ja auch dieser GeoHot, von dem man ja ausgegangen ist, dass das der ausschlaggebende Grund war, GeoHot, dieser PS3-Hacker, der eben da dieses Sicherheitsloch entdeckt hat, damit man eben auch Linux wieder drauf installieren kann auf der PS3, so wie es einem Sony bei Kauf des ursprünglichen Modells auch versprochen hat und dann einfach so diese Funktion rausgenommen hat. Das ist eine Frechheit, hoffentlich gibt es auch noch ein Verfahren dagegen. Und sollte ja eine Racheaktion werden für GeoHot. GeoHot hat sich dann aber mit Sony geeinigt. Ja, weiß zwar nicht wie, aber trotzdem noch stinkesauer. Aber gut. Er hat auch gesagt, er wird dann nie wieder ein PlayStation-Produkt mehr kaufen. Ich glaube, jetzt werden noch mehr Leute nie wieder ein PlayStation-Produkt kaufen. Nachdem dieser Skandal hier losgetreten worden ist, egal wer da jetzt Schuld hat, ja. Und wenn es eben diese Hackerorganisation war, da muss man als ein Weltunternehmen wie Sony genug Vorsichtsmaßnahmen treffen, um zumindest den Schaden zu begrenzen. Eine hundertprozentige Sicherheit, das wissen wir alle, das gibt's nicht, ja. Wenn man Ziel einer Hackerattacke wird, dann dann gibt's kaum noch Möglichkeiten, alles zu unterbinden, aber was nicht sein kann, ist, dass ein PlayStation Network tagelang lahmgelegt ist. Was nicht passieren sollte, auf keinen Fall passieren sollte, sind, dass persönliche Daten und Kreditkartennummern so in dieser Form gespeichert wurden, dass diese eben abgezogen werden können. Das kann ja gar nicht sein. Was soll denn das? Ja. Also da muss man doppelt und dreifache Sicherung reinmachen. Das verspricht zwar Sony jetzt, ja, deswegen wäre auch das System noch online. Sie machen ein komplett neues System, ein komplett neues PlayStation Network wird aufgesetzt, ja. Wer es glaubt, gut, mal sehen. Im Hintergrund, ja, ich denke, designmäßig werden wir da keine große Änderung sehen. Schauen wir mal, ja. Und jetzt muss man natürlich dem Wort von Sony vertrauen, dass die Daten in Zukunft sicher sind. Und das wird ehrlich gesagt ganz schön schwer. Also wie gesagt, normalerweise, die denken vielleicht, die haben nur ein paar Kiddies, ja, die jetzt durchdrehen und ihren Controller an die Wand schmeißen, weil sie eben vielleicht das Spiel mit ihrem Kumpel nicht online spielen können oder so. Ja. Aber ja, ich sag mal, spätestens wenn irgendwas von den Kreditkarten der Eltern abgebucht wird, dann fällt auch den Eltern das Gesicht runter. Ja. Und eigentlich sollte aber auch Sony natürlich wissen, ich glaube, das wissen sie auch, dass eben auch viele Erwachsenenspieler PS3 haben und die sind eben jetzt ganz schön aufgeschmissen. Ne? Ach, meine Güte. Ich meine, ich könnte jetzt noch hier über diesen unglaublichen Vorfall weiterreden, Riesenreden schwingen, ja, was nicht passieren darf. Es ist aber nun mal passiert, dass bei Sony hier, ja. Und das gefällt auch vielen anderen Firmen nicht. Die klagen nämlich auch gegen Sony deswegen und verlangen Schadensersatz. Ja. Auch die Regierung verschiedener Länder hat signalisiert, dass Sony so einfach da nicht davonkommt und dass sie für den Schaden, die auch den Benutzern eben entstanden ist, einstehen muss. Und es werden also Schadensersatzforderungen in Milliardenhöhe erwartet, die auf Sony zukommen. Ja. Und es ist einfach ein riesengroßer Mist, was da passiert ist. Und nicht nur die normalen Leute, sondern auch die Regierung und die Firmen, ja, rund um die Welt, die verlangen jetzt nach Blut. Ja. Und zwar ist das das Blut von Sony, das sie wollen. Ja. Weil das sind Geschäfte hinten dran, sogar Apple. Ich weiß nicht, was Apple jetzt direkt also wieso Apple da direkt davon betroffen sein soll, kann ich jetzt nicht sagen. Das müssen die wahrscheinlich intern wissen. Aber selbst Apple möchte jetzt hier Schadensersatz zahlen für die Kunden. Ja. Also wie gesagt, in dem speziellen Fall müsste man mal gucken, wie die da überhaupt zusammenhängen. Ist ja interessant. Vielleicht hängen da noch mehr Daten dran, ja, wo wir jetzt vielleicht sogar noch nicht so realisiert haben, ja. Also ich meine, gut, ich will jetzt keine wilde Spekulation machen, aber was könnte es sein? iTunes, Sony Music Entertainment, Zahlung? Ich weiß es nicht. Ja. Also Spekulation, Tür und Tor geöffnet durch diese Aussage von Apple eben auch, ja. Und tja, wie gesagt, die Experten sehen eben Milliarden von Dollar Schadensersatz auf Sony zukommen. Und das ist eine Katastrophe für Sony, ein PR-Desaster und eine technische Niederlage par excellence. Hier wurde es ganz klar gezeigt, wer hier wen kontrolliert. Und ja, vielleicht auch Sony mit so Aktionen wie ha gegen Hackern wie GeoHot und so weiter. GeoHot selbst. Ja, hätte so einen Angriff natürlich nie gemacht und nicht gestartet, wahrscheinlich auch gar nicht starten können. Aber es sollte doch einem bewusst machen, ja, dass man vielleicht nicht immer nur komplett auf Konfrontation setzen sollte, sondern vielleicht mehr auf Kooperation, dass man mit den Leuten auch mal spricht, bevor man jemanden sein Leben zerstört. Denn das kann dann eben ganz schnell mal nach hinten losgehen, wenn man den falschen Leuten auf den Fuß tritt, ja. Ich habe es in letzter Zeit öfters gemacht, aber ich tue da gern wieder einen Spruch zitieren, ja, aus dem Film Hackers, ja. Leg dich mit dem Besten an und du stirbst wie alle dann. Tja, so sieht das aus. Klingt hart, ist hart. Hart ist die Welt, aber ich nicht. Und deswegen ist die Rios-Wochensicht auch für heute dann beendet. Schon rede ich mich hier nur in Ekstase hier mit diesem PlayStation Network. Ja. Dabei haben wir da immer noch den 1. Mai jetzt, ja. Auch wenn es schon wieder eine halbe Stunde rum ist vom 1. Mai. Und ja, ich hoffe, dass ihr einen schönen 1. Mai noch habt oder schon gehabt habt. Ich weiß nicht, ihr werdet wahrscheinlich die Wochensicht heute nicht anhören, vielleicht morgen. Na gut, okay. Aber ich kann es ja verstehen, ja. Dann wünsche ich euch aber noch eine schöne Woche. Bleibt gesund und halt die Ohren steif und ich check jetzt wieder meine SMS am Handy. Also bis dann, tschüss.